Dritter Teil, der andere Pol. Polare Einweihung. Vergangene Nacht träumte mir, ich befände mich versunken in die Betrachtung des nächtlichen Himmels in Begleitung eines Kameraden des Wotan-Ordens. Er streckte den Arm aus und wies auf den Horizont. Die Erde ist ein Schiff, erklärte er mir. Dies ist sein Kiel und es fährt in jene Richtung. Ich glaube, er zeigte zu den Plejaden. Hoch oben zog eine weiße Taube ihre Kreise. Ich antwortete, dieser Vogel wird sich auf den Mast des Schiffes niederlassen. Es war dies eine polare Vision des Auszuges, wo wird das Schiff auflaufen? Der Avatar vom Parasurama kennzeichnet die große Krise der Involution. Parasu bedeutet Axt, aber auch Thor, der Gott mit dem Hammer. Wenn die Zeit sich verändert, wenn die Zeit eilt und der Mast der Erde bereits abgewichen ist, zeigt die Wintersonnenwende die Teilung zwischen Schatten und Licht, zwischen dem Tod und der Wiederauferstehung an. Rama teilt die Zeiten mit einer Axt, zeigt den Verlust von Hyperborea, den Auszug und die Möglichkeit einer fernen Wiederkehr, einer Auferstehung an. Und es ist Parasurama, der sechste Avatar von Vishnu, der blonde, hyperboreische Gott, der, während er das Swastika Lerogira des Auszuges kreisen lässt, seine hyperboreischen Scharen in Richtung der vier Grenzen der Erde führen wird, nach Backbord, Steuerbord, voraus und nach Achtern. Es ist Thor, der, den Hammer schwingend, die riesigen Felsen teilen und bearbeiten wird. Dort, in der Ferne des Eises, das schon den Monte Meru und den Garten Paradesha bedeckt, sagt die Priesterin Völa voraus, eines Tages wird ein neuer Avatar des blonden Gottes, ein Prophet, ein Führer der hyperboreischen Rasse, seine versprengten Krieger, seine Helden, seine Viras vereinigen und sie zurück ins himmlische Asgard bringen. Am Bug des Schiffes wird sein Hoheitszeichen leuchten, das Swastika Levogira der Wiederkehr, der Wiederauferstehung. Vor längst vergangenen Zeiten gelangten die Hyperboreer nach Amerika oder dahin, was von jenem Kontinent damals vorhanden war. Sie gründeten ihre heiligen Kolonien, schufen ihre geheimen Städte. Es gibt keine Spuren mehr davon, ausgenommen in den Legenden, die die Zeiten durchlaufen. Paititi, Eldorado, Elelin, Trapalanda, die Stadt der Cäsaren, Atzland, Thule, Tola, die unterirdischen Wege zum Inneren der Erde, die unsichtbaren Türen der Ruinen der alten Denkmäler im Tempel von Kalasasaya. Auch in den geschichtlichen Zeiten haben sich die Spuren dieser weißen Götter verwischt, die vom Nordpol kommend den Südpol erreichten. Doch die Sklaven von Atlantis erinnern sie und sprechen von ihnen. Sie suchen sie und warten auf ihre Wiederkehr. Sie bewachen eifersüchtig die Eingänge zu ihren geheimen Zufluchtsorten. Wir haben unsere Bedenken an der Glaubwürdigkeit der Chronik von Ora Linda dargelegt. Wir können jedoch an der Wahrhaftigkeit der friesischen Sage nicht zweifeln, die diese unterstützt. Darin ist die Rede von einem Seefahrerkönig namens Inka, der in Richtung eines weit entfernten Westens auszieht und nicht wiederkehrt. Danach das Imperium der Inkas, Ingas oder Inkas, das plötzlich am Abend zum Morgen in fremden Süden auftaucht. Und Chiles Indianer, die Mapuches und Araucaner erklären dem Eroberer-Dichter Ercilia, dass sie von den Friesen abstammen. Wir werden noch von alledem berichten. Die Seefahrerkönige brachen nach allen Richtungen auf, als ihre nordische Welt in den Wassern versinkt. Sie werden von den Müttern begleitet, Hüterinnen der heiligen Lampen, des Feuers Min-Er-Wa, die Burgmagd, Königin des Jungfrauenrates, der das Feuer in Valhalla bewachte, landet in Griechenland und gründet Athen, ein friesisches Wort, welches in der griechischen Sprache keine Erklärung hat und das Freunde heißt. König Friso kommt nach Indien und errichtet in Punjab eine nordische Kolonie, 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Einige Friesen kehren mit Alexander dem Großen zurück, der den Norden von Ayavarta, Indien, in einem Blitzkrieg eroberte, sein Pferd Bukefalo, das nur vier Beine hat, reitend. Seine ältesten hyperboreischen Vorfahren hatten Indien bereits bis zum Himalaya vor 1000 Jahren besetzt. Wo die Hyperboreer auch hingingen, nehmen sie das heilige polare Feuer mit. In Die Schlange des Paradieses erzähle ich, wie ich jenes ewig brennende Feuer auf den Himalaya-Gipfeln des Kendarnath fand. Es war das Feuer von Triyoginarayan, das sich während der Hochzeit von Shiva und Parvati auf den Gipfeln des Monte Meru entzündete. Die weißen Götter brachten es zum antarktischen Pol, und die Hitze, die es ausströmt, ist es, die jene warmen Oasen inmitten des Eises erhält. Sie legten dort die unterirdischen Gänge an, vor 1000 und abertausend Jahren, und die von der hitlerischen Expedition im Jahre 1939 auf den antarktischen Eisebenen der Königin Maud gefunden wurden, mitsamt den Oasen der heißen Wasser. Sie stehen in Verbindung mit der hohlen Erde, mit den verborgenen Städten im Innern, wohin die ersten Hyperboreer vor dem Unglück flüchteten, das die Pole vertauschte. Wer waren sie, die über das himmlische Meer gekommen waren, geleitet von der polaren weißen Taube? Nur mittels der Runen ist es möglich, in dieses Mysterium einzudringen.